Kreuzung, Autoreifen, Nazis jagen, Nazis schlagen, unsere Wut auf die Straße tragen. Übers Freien und Einsparen zählen, Pflaster, Stein, Zecken treten, Handrock spielen, plakatieren, gegen alle Missionen demonstrieren. Scheiße, der Vorgesetzte, denn wir sind das, was hier nicht wert. Scheiße, der Vorgesetzte, und leben völlig unbeschwert. Scheiße, der Vorgesetzte, denn wir sind das, was hier nicht wert. Scheiße, der Vorgesetzte, und leben völlig unbeschwert. Logisch schreiben, falsch vertreiben, der deutschen Bank den Fensterscheiben, Haare färben, neue werben und den Boy ihren Spaß verderben. Übers Radio Deutschland senden, Pflasterschein, Zwecken fremden, Punkrock spielen, plakatieren, gegen alle Mist hier demonstrieren. Scheiße, der Vorgesetzte, denn sie sind das, Papier nicht wert. Scheiße, der Vorgesetzte, und leben völlig unbeschwert. Scheiße, der Vorgesetzte, denn sie sind das, Papier nicht wert. Scheiße, der Vorgesetzte, und leben völlig unbeschwert. Scheiß erzählen, linksextrem oder gar nicht wählen. Und Haschisch rauchen, zu viel saufen und den Staat für Luft verkaufen. Übers Radio Deutschland senden, Pflaster.